Sehen Sie, wir brauchen ja gar nicht so viel Kaffee. Wir Deutschen sind ein sparsames Volk. Die Hauptsache ist, wir machen uns vom Ausland unabhängig. Wir müssen in Deutschland unseren Kaffee alleine anbauen, sehen Sie. Da wird in Rheinland so viel Wein gebaut. Dafür müssen wir Kaffee anbauen. Sehen Sie? Den Wein könnten wir auch in Frankreich kaufen. Und da wäre gleich Frieden in Europa, sehen Sie? Tja, wir beide, wir werden die Welt auch nicht ändern. Als Blitzer lief er rein, steht auch schon der Tod mit einer Blitzer in der Hand.